Soundcheck hier im Deutschlandfunk hören Sie heute Nacht eine andere Seite von Bob Dylan. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee ground. We got much to talk about and much to reminisce. It sure is right on a night like this. On a night like this, I'm so glad you're here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say you'll never go away too straight. Run your fingers down my spine and bring me a touch of bliss. It sure feels right on a night like this. On a night like this, I can't get any sleep. The air is so cold outside and the snow is so deep. Build a fire, throw on logs and listen to it hiss. And let it burn, burn, burn, burn on a night like this. There's more frost on the willow glass with each new tender kiss, and it sure feels right on a night like this. Am Abend wie diesem freut's mich, dass du bei mir reinschaust, dich so eng an mich schmiegst und aus dem Satz einen frischen Kaffee braust. Wir haben viel zu erzählen, vielen Erinnerungen zu schwelgen. Das lasse ich mir gefallen an so einem Abend wie diesem. On a night like this. Bob Dylan hat den Song geschrieben, wie alle anderen natürlich auch, die wir hören. Die Band The Band hat ihn begleitet und das war ein Song von dem Album Planet Waves. Die Sendung heißt Eine andere Seite von Bob Dylan. Es gab mal ein Album von ihm sein. Zweites Album war es, glaube ich. Das hieß Another Side of Bob Dylan. Damals hatte das seine Berechtigung, heute 1994. Was ist eine andere Seite von Bob Dylan? Bob Dylan ist ausgeleuchtet, sicherlich wie kein zweiter, in 2350 Artikeln. Überall auf der Welt. Nein, nicht überall, vielleicht in Afrika nicht und in Asien nicht. Sieht man von Japan ab. Aber ansonsten in den USA und Europa ist er ausgeleuchtet. Und jeder Bob Dylan-Fan hat seine Schallplatten und jeder Bob Dylan Dylanologe weiß sicherlich mehr über ihn zu berichten, mehr Anekdoten und mehr Schnurren als jeder Radioredakteur oder jeder Radiomoderator oder ich. Die einzige neue Seite, die wir heute Abend von ihm kennenlernen, ist die, dass Bob Dylan vor 2 Monaten auf einer Deutschlandtournee war und dass es da einen Bootleg gibt, keinen offiziellen Bootleg, sondern schlicht und einfach ein Konzert, das mitgeschnitten worden ist von einem, ja, von einem anderen Bob Dylanologen und das von diesem Konzertmitschnitt, also von dieser Kassette, 2 Aufnahmen vorliegen und dass daraus vielleicht zu sehen ist, dass er heute ein wenig anders auftritt, als er es vor

gifts, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Like a Rolling Stone, Song 1 einer Platte, die damals für mehr als Furore sorgte. Song 1 der Platte Highway 61 Revisited, 1965 erschienen. Ein paar Wochen nach dem Festival, auf dem Bob Dylan war, nach dem Festival in Newport, nach dem Folk Festival in Newport, wo er zum ersten Mal mit einer elektrischen Band aufgetreten war und sich zum ersten Mal eine elektrische Gitarre umgehängt hatte, so wird kolportiert, und zum ersten Mal Lieder spielte, alte Lieder spielte und neue Lieder spielte, vor allen Dingen alte Lieder in einem neuen Gewand darbot und damit vielleicht so etwas, um jetzt nun wirklich nicht zu übertreiben, vielleicht so etwas wie eine neue Art der Rockmusik einzuleiten mit diesem Song und eben mit dieser Platte Highway 61 Revisited. Das, was er eingeleitet hat damals, war auf jeden Fall so etwas, was man dann in Zukunft Folkrock nannte. Und zum Folkrock gehörten solche Bands wie zum Beispiel die Byrds. Die Byrds waren sicherlich die wichtigsten und die großartigsten Vertreter dieser Gattung Musik, die Mitte der 60er, Ende der 60er bis hin Mitte der 70er ihren Höhepunkt hatte. Diese Platte, Highway 61 Revisited, wird von vielen immer noch als eine der besten Bob Dylan-Platten angesehen, zu Recht sicherlich. Auf der Rückseite, auf der Seite B, ist ein Song, der funktioniert ähnlich wie Like a Rolling Stone. Er ist fast genauso lang, 5 Minuten und 8. Like a Rolling Stone ist 5,59 lang. Eine ungewöhnliche Länge übrigens damals für Songs dieser Art. Und dieser Song aus Seite B, von Seite B, der ähnlich funktioniert, den hören wir jetzt, und der heißt Just Like Tom Thumb's Blues. Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Friend, my doctor won't even see. as I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post. Angel who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Soon hit the hardest stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had. Go. No. to be. Yes, for telling all those lies. Now you must provide some answers for what you sold that's not been received. And the sooner you come up with them, sooner you can leave. Nothing is better. Nothing is better. Take care of yourself. You know nothing was delivered, and it's up to you to say just what you had in mind when you made everybody pay. No, nothing was delivered. Yes, and someone must explain. And as long as it takes to do this, then that's as long as you remain. Nothing was delivered, Bob Dylan and the band, also Robbie Robertson, Garth Hudson, Lee Van Helm, Rick Danko, Richard Manuel. Eine Aufnahme von dem Doppelalbum The Basement Tapes, also von dem Album, das in Woodstock, in dem Örtchen Woodstock wohlgemerkt, nicht bei dem Popfestival Woodstock, das eben gar nicht in Woodstock war, sondern im 60 Meilen entfernten Bethel im selben Bundesstaat New York. Das in diesem Örtchen Woodstock, wo Bob Dylan und The Band wohnten, im Keller ihrer Häuser entstand und das auch für Furore sorgte, als es erschien, als es ein paar Jahre später erschien. Es waren Spielereien, wirklich kleine, niedliche Spielereien, die die Musiker da im Keller aufgenommen hatten und Lieder halt wie Nothing Was Delivered, Lieder in dieser Art, die sowohl The Band als Bob Dylan nicht ganz ernst nahmen und das hört man den Liedern an und das tat ihnen auch ganz gut. Zu einer anderen Aufnahme, die in Nashville, Tennessee entstand. Sie heißt I Want You und danach anschließend ein Song, der ein wenig nach Jazz klingt. Er heißt If Dogs Run Free. I Want You ist von dem Album Blonde on Blonde und If Dogs Run Free ist von dem Album New Morning Bob Dylan. The undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. and I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Run free, why not we? Across the swooping plain. My ears hear a symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing. You'll be king if dogs run free. If dogs run free, why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown if dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. Love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no company. It can cure the soul. It can make it whole. If dogs run free. If Dogs Run Free, Bob Dylan von der LP New Morning. 1970 erschien ein Album, ein Doppelalbum, das hieß Self-Portrait. Dieses Album war insofern ungewöhnlich, weil Dylan sowohl Songs sang, die er selbst geschrieben hatte, als auch Songs sang, die andere geschrieben hatten. Nicht für ihn, meist für sich selbst, die manchmal auch von anderen gesungen wurden. Etwa zum Beispiel The Boxer war dabei von Simon und Garfunkel und ein paar andere Lieder, die eben von anderen Autoren kamen. Und diese Platte nannte Dylan Self-Portrait und zeigte damit, dass er nicht nur Interesse an anderer Musik hat, sondern eben auch andere Songs interpretieren kann. Da war ein Lied dabei, das kam von Gordon Lightfoot. Und dieses Lied hatte Elvis Presley auch mal gesungen. Elvis Presley hat es aufgenommen in Nashville, Tennessee. Presley hörte man atmen und er gab diesem Lied, was ein Roadmovie war, wenn man es übertragen kann oder übertragen möchte auf einen Film, der diesem Lied Seele gab und Inhalt gab, also Elvis Presley. Und bei ihm hörte es sich an, als habe er diesen Song, als er vor dem Mikro stand, einfach so aus dem Arm geschüttelt. Und das gelang Bob Dylan auch, Early Morning Rain. In the early morning rain, with a dollar in my hand and an aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long way from home and I miss my loved one so. In the early morning rain, with nowhere to go. Out on runway number 9, big 707 set to go. I'm stuck here on the ground where the cold winds blow. The liquor tastes too good and the women all are fast. There she goes, my friend, she's rolling down at last. Hear the mighty engines roar, see the silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about 3 hours' time. Airport's got me down, it's no earthly good to me. Cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I be. You can't hop a jet plane like you can a freight train. So I best be on my way Dieses Lied war von Bob Dylan komponiert und auf der Gitarre gespielt, mit Jim Keltner unter anderem am Schlagzeug und mit ein paar anderen die ihm dabei geholfen haben, zum Beispiel Roger McQuinn. Dieses Lied, Main Title Theme, hieß es, in Klammern Billy, war von der Platte Pat Garrett and Billy the Kid ein Soundtrack zu einem Film, zu dem gleichnamigen Western von Sam Peckinpah, in dem unter anderem Kris Kristofferson mitspielte oder Rita Coolidge, damals noch die Frau, zumindest die Freundin von Kris Kristofferson, ob es schon seine Frau war, weiß ich gar nicht mal so genau, aber die Freundin war sie auf jeden Fall. Ein sehr schöner Western, der von der Freundschaft von Pat Garrett und Billy the Kid erzählte, also von der ehemaligen Freundschaft, bis Pat Garrett, der Sheriff, dann für Geld den Auftrag erhielt, hinter Billy the Kid her zu sein und ihn zu schnappen und ihn zur Strecke zu bringen. Auf diesem Soundtrack, den Bob Dylan da komponiert hatte, war dieses Lied drauf, Knockin' on Heaven's Door. Roger McQuinn, der Freund von Bob Dylan und wobei Bob Dylan vielleicht so eine Art alter Ego von ihm gewesen ist, ob er es immer noch ist, ist fraglich, aber er war es auch sicherlich. Also Roger McQuinn von den Birds hat einmal erzählt in einem Interview, dass Knockin' on Heaven's Door zu den 10 schönsten Liedern gehörte, die Bob Dylan seiner Meinung nach, also Roger McQuinns Meinung nach, geschrieben hat. Und hat diese Szene geschildert, als der Hilfs-Sheriff aus dem Haus tritt, über den Haufen geschossen wird, in den Armen seiner Frau stirbt und in diesem Augenblick ertönt den Knockin' on Heaven's Door. Knockin' on Heaven's Door ist oft kopiert worden oder gecovert worden, wie man auch sagt, unter anderem von Guns N' Roses in einer fürchterlichen Version, in einer Version, die im Grunde genommen nur Show war und sonst nichts anderes. Und ansonsten ist Knockin' on Heaven's Door immer wieder falsch interpretiert worden. Zu Ostern etwa lief einmal im ZDF eine Fernsehsendung, wo Bob Dylan dafür herhalten musste, dass er an Jesus Christus glaubt. Und diese Fernsehsendung, 15 Minuten war sie, glaube ich, lang, die war auch unter anderem unterlegt mit diesem Lied, Knockin' on Heaven's Door. Das Lied hat überhaupt nichts mit einer Gläubigkeit oder mit was auch immer zu tun. Es ist tatsächlich nur für diesen Film komponiert worden und beschreibt wirklich nur die Szene, in der der Hilfs-Sheriff erschossen wird und in den Armen seiner Frau stirbt und seine Pistole und sein Schießgewehr abgibt. Um nichts anderes geht es in diesem Lied und um Gläubigkeit überhaupt nicht. Zu einem anderen Song von dem Album Biograph. Das war eine Sammlung von sogenannten Outtakes, also von, nennen wir sie einmal, Probeversionen oder von anderem Material, was sich in den Archiven von Bob Dylan selbst oder von seiner Schallplattenfirma befand. Und aus diesem, ein Dreieralbum ist es damals gewesen, aus diesem Dreieralbum ein Song, und der heißt You're a Big Girl Now. Our conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the ring. You are on dry land. You made it there somehow. You're a big girl now. Bird on the horizon, sitting on a fence. He's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird. Oh, singing just for you. I hope that you can hear. Hear me singing through these tears. Love is so simple, to quote a phrase. You've known it all the time, I'm learning it these days. Oh, I know where I can find you. Oh, in somebody's room. It's a price I have to pay. You're a big girl all the way. Time is a jet plane, it moves too fast. Oh, but what a shame that all we've shared can't last. I can change, I swear. See what you can do. I can make it through. Make it too. A change in the weather can be extreme, but it ain't like changing horses in midstream. I'm going out of my mind with a pain. Stops and starts, oh, like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart. Darkness that will fall from on high. about a vision that I saw. You were drawing water for your husband. You were suffering.